Telekom-Fernsprecher Richard, Platz 4 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Gartenzaun aus Schmiedeeisen. Und an der Ecke dieses Zaunes befindet sich ein Schild mit der Aufschrift Betreten bei Schnee und Glätte auf eigene Gefahr. Ansonsten hier am Richardplatz alles wunderbar. Bye.